Über die verhängnisvolle Verhaftung der landesverräterischen südkoreanischen Ex-Präsidentin Park Geun-hye berichteten am 31. März die Massenmedien in Südkorea und vielen Ländern der Welt als eine höchst aktuelle Meldung. Die bedeutenden Medienanstalten wie die Sender CBS und KBS und die Zeitungen Joseon Ilbo, Dong-A Ilbo und Hangyore, die Nachrichtenagenturen Hamnews, waren mit den Schlagzeilen aufgemacht, wie Verhaftung von Park Geun-hye, Hauptschuldiger für den Missbrauch der Staatsgewalt. Sie ist der dritte verhaftete Ex-Präsident und Park Geun-hye, Inhaftierung 20 Tage nach der Amtsenthebung. Auch die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, die japanische Kyodo, die amerikanische Bloomberg, die britische Reuters und die französische AFP, der amerikanische Sender CNN und der chinesische zentrale Rundfunksender meldeten diese Angelegenheit eilig. Die amerikanischen Zeitungen wie Washington Post und Wall Street Journal kommentierten die Entscheidung für die Verhaftung von Park Geun-hye als die neueste Schockwelle in der Amtsenthebung-Affäre. In Südkorea behaupten die verschiedenen Kampforganisationen wie die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung, die Bürger- und die Oppositionsparteien wie die Gemeinsame Demokratische Partei und die Partei des Volkes, dass die Festnahme von Park Geun-hye kein Ende bei der Beseitigung der Übelstände, sondern ein Beginn sei und dass Park Geun-hye zur härtesten Strafe verurteilt werden müsse.